Grüß mir mein Mägdelein aus Brustgerschlacht. Ein Sturm auf den feindlichen Graben traf ihn die Feindeskugel in sein Herz. Er stürzt auf den blutigen Rasen und flüstert zu den Sternen voller Schmerz. Ihr Sternlein funkelt vom Himmel in die Nacht, ja in die Nacht. Grüß mir die Heimat, grüß mir mein Mägdelein aus Blutgerschlacht. Ihr Sternlein funkelt vom Himmel in die Nacht, ja in die Nacht. Grüß mir die Heimat, grüß mir mein Mägdelein aus Blutgerschlacht. Da sprach er mit sterbender Stimme: Komm, Kamerad, und reich mir eine Hand. Die Sternlein funkeln vom Himmel in die Nacht, ja in die Nacht. Grüß mir die Heimat, grüß mir mein Mägdelein aus Blutgerschlacht. Die Sternlein funkeln vom Himmel in die Nacht, ja in die Nacht. Grüß mir die Heimat, grüß mir mein Mägdelein aus Blutgerschlacht. Auf Petra da flattern die Fahnen, wir falsche Jäger haben noch gesiegt und sind auch so viele gefallen. Der Fallschirmjäger aber blieb. Die Sternlein funkeln vom Himmel in die Nacht, ja in die Nacht. Grüß mir die Heimat, grüß mir mein Mägdelein aus Blutgerschlacht. Die Sternlein funkeln vom Himmel in die Nacht, ja in die Nacht. Grüß mir die Heimat.